Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute und an den nächsten, letzten Krimiterminen im Monat präsentieren wir Ihnen eine Hörfunkreihe, die der Rundfunk im amerikanischen Sektor, kurz RIAS, von 1951 bis 1972 produzierte. Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommenden Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Alle 499 Folgen stammten aus der Feder eines einzigen Autors, Werner Brink, und kamen auch mit nur zwei Regisseuren aus, Werner Oehlschläger und Werner Völkel. Die Reihe war damals äußerst beliebt. Heute vermittelt sie uns ein Gefühl für die Lebensumstände längst vergangener Jahrzehnte. Die Folgen basieren auf Fällen aus den Akten der Westberliner Kriminalpolizei, die szenisch nachgestellt wurden. Auf unterhaltsame Weise sollte die Bevölkerung auf die Methoden von Dieben und Betrügern aufmerksam gemacht und zur Mithilfe bei der Aufklärung der Fälle aufgerufen werden, manchmal auch Einblick in die Motive der Täter bekommen. Damit das Vergnügen beim Hören trotzdem nicht zu kurz kam, konnten die Berliner neben dem Schauspieler Kurt Weizmann in der Rolle von Kommissar Z als festem Bestandteil der Reihe ihre Radio- und Theaterlieblinge in den Szenen aus dem Milieu der Kleinkriminellen hören. Es geschah in Berlin war nicht nur der Vorläufer von Eduard Zimmermanns Fernsehreihen Nepperschlepper Bauernfänger und Aktenzeichen XY ungelöst, sondern war auch die Anregung zum ARD-Tatort, wie WDR-Fernsehspielleiter Gunter Witte einem Interviewer erzählte. Hören Sie nun die 388. Folge der Reihe von Es geschah in Berlin mit dem lakonischen Titel Der Trick mit der angeblichen Rentenerhöhung. Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommenden Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Ja, wer ist denn da? Ich komme von der Landesversicherungsanstalt. Ach so. Guten Tag. Guten Tag, Frau Gieritz. Entschuldigen Sie, dass ich erst gefragt habe, aber ich bin immer so ein bisschen vorsichtig. Aber bitte, das ist doch ganz richtig so. Ich habe Ihnen ja darum auch gleich gesagt, dass ich von der LVA komme. Ja, ich glaube, wir unterhalten uns besser in Ihrer Wohnung. Ja, kommen Sie doch rein. Okay. Ist es wegen meinem Antrag? Was meinen Sie für einen Antrag, Frau Gieritz? Na, wegen dem Wohngeldzuschuss. Ach so, ja. Mhm. Das habe ich ja hier in Ihrer Akte. Hier ist mein Ausweis, Frau Gieritz. Ja, ja. Danke. Sie sollten niemals jemanden in die Wohnung lassen. Ohne Ausweis niemals, Frau Gieritz. Ja, ich weiß ja nun schon, dass Sie sind. Was ist denn nun mit meinem Antrag? Ja, der ist noch in der Bearbeitung, leider. Na, das dauert aber lange. Ja, aber das ist ein gutes Zeichen, Frau Gieritz. So. Sonst hätten Sie längst schon Bescheid. Mit der Ablehnung geht's schnell, aber so können Sie schon sicher sein, dass Ihr Antrag genehmigt ist. Ach, meinen Sie, ja? Bestimmt, bestimmt. Da geht's jetzt nur noch um die Höhe des Betrages. Nur das dauert dann immer ein bisschen länger. Sie sollen ja so viel als möglich kriegen, nicht? Ach, tja. So ist das. Ja. Ja, weshalb sind Sie dann gekommen? Tja, das ist leider nicht ganz so erfreulich. Da ist hinsichtlich Ihrer Grundrente bei unserer Berechnungsabteilung ein kleiner Fehler unterlaufen. Sie haben in den letzten 3 Monaten zu viel bekommen. Was denn, zu viel? Tja, leider. Und ich habe den Auftrag, den an Sie zu viel gezahlten Betrag bei Ihnen einzuziehen. Aber das ist ja schrecklich. Na, so schlimm ist es nur auch wieder nicht, Frau Gieritz. Wenn Sie erst den Wohngeldzuschuss haben, ist das mehr als ausgeglichen. Es handelt sich ja jetzt hier nur um einen Betrag von 19,85 Mark. Ach, 19,85 Mark. Ja, ja. Es tut mir so leid, Frau Gieritz. Spaß macht mir meine Aufgabe nicht, aber was hilft das schon? Die 19,85 Mark müssen Sie mir schon zahlen. Tja, ja, ja, das sehe ich. Da haben Sie ja nur schon recht. Das hilft ja nicht. Na, Moment, ich hole mir das Geld mal aus der Küche. Ich bitte drum. Wenn es irgendwie geht, Frau Gieritz, bitte passend, ja? Ja, ich habe hier nur einen 20-Mark-Schein, aber das stimmt denn schon. Nein, nein, nein, das ist sehr nett von Ihnen, aber das darf ich nicht annehmen. Noch 15 Pfennige. Selbst nicht nur 15 Pfennige, Frau Gieritz. Ich sehe eben, ich kann auch gar nicht rausgeben. Na bitte. Also dann geben Sie mir die 15 Pfennige wieder, wenn Sie das nächste Mal kommen, nicht? Sie sind wirklich nett, Frau Gieritz. Nicht alle machen mir meinen Dienst so leicht. Augenblick noch, ich schreibe Ihnen nur die Quittung aus. So, Ordnung muss sein. Aber Mutter, das gibt's doch nicht. Das ist doch Unsinn. Wenn der Rentenstelle ein Fehler passiert, dann teilt sie das doch mindestens erstmal mit. Naja, und dann verlangt sie es doch nicht einfach in bar zurück. Doch, Junge, der Herr hat's doch verlangt. Ja, der. Wer weiß, wer das gewesen ist. Ach, nun musst du mich aber nicht so dumm hinstellen, Junge. Er hat mir doch seinen Ausweis gezeigt. Na und? Was war das für ein Ausweis? Na, so ein roter mit einem Bild drauf. Ich meine, was da gestanden hat auf dem Ausweis. Na, das weiß ich doch nicht. Ich hätte mir ja erst meine Brille holen müssen. Wenn er mir einen Ausweis zeigt, dann wird doch das wohl in Ordnung sein. Außerdem hat er mir ja eine Quittung gegeben. Kann ich die mal sehen, Mutter, die Quittung? Ja, bitte, hier, das ist die Quittung. Wusste ich's doch. Das ist keine Quittung, Mutter. Das ist ein Überweisungsschein für die Sparkasse. Hier, überweisen Sie bitte von meinem Konto an und so weiter und so weiter. Kein Gedanke von Quittung. Also sei nicht böse, Mutter, aber da bist du auf einen Schwindler reingefallen. Ach, das gibt's ja nicht, Junge. Der Herr hat ja auch gewusst, dass ich einen Antrag auf Wohngeldzuschuss gestellt hatte. So, hat er gewusst? Ja, ich hatte ihn ja gleich gefragt, ob er wegen meinem Antrag kommt. Dann war's doch für ihn eine Kleinigkeit, das zu wissen, Mutter. Hat denn die LVA überhaupt was damit zu tun? Ich kenne mich da nicht so aus. Naja, aber das steht mal fest. Hier hat dir ein Betrüger Geld abgeknöpft. Also das glaube ich nicht. Aber ich, Mutter. Tja, wir müssen zur Polizei gehen. Was zur Polizei? Naja, was denn sonst? Zur Kripo. Das müssen wir doch anzeigen. Nein, das mache ich nicht, Junge. Ich habe mein Leben lang nicht mit der Polizei zu tun gehabt. Also schön, dann werde ich allein hingehen, Mutter. Das kann man doch nicht einfach so auf sich beruhen lassen. Das geht nicht. Es ist natürlich schwierig, Herr Kommissar, mit so einer alten Dame. Ja, das kennen wir gut genug, Herr Gieritz. Dickköpfig, uneinsichtig, nicht zugeben wollen, dass man auf jemanden reingefallen ist. Als wenn das eine Schande wäre oder auch bloß eine Blamage. Das ist doch dumm, Herr Kommissar, oder? Na, vielleicht ist dumm etwas harter Ausdruck, aber... Naja, aber ist es denn nicht so, Herr Kommissar, dass man sich nicht zu genieren braucht, das einzugestehen, wenn einem sowas nun mal passiert ist? Hm. Auch die gescheitesten Leute haben sich schon mal von einem Betrüger aufs Kreuz legen lassen. Ja, ja, ganz sicher, da haben Sie schon recht, Herr Gieritz. Einfach weil solche Sorte Betrüger, geschickt wie sie ist, einen absolut sicheren und vertrauenswürdigen Eindruck macht. Selbstverständlich ist es töricht, da Hemmungen zu haben, so etwas anzuzeigen, das ist klar. Ich glaube nur, wenn wir mal so alt sind, vielleicht geben wir dann auch nicht gern zu, dass wir mal so zu vertrauensselig waren. Ne? Ja. Hier hilft tatsächlich nur, dass die Kinder oder nahe Verwandte und Freunde überhaupt alten Menschen immer wieder beistehen. Am besten wäre es immer, wenn ein alter Mensch vorsichtshalber sagt, kommen Sie noch mal wieder, ich möchte das erstmal mit meinem Sohn besprechen. Ja. Oder so ähnlich. Ein wirklich ehrlicher Mensch kann das niemals übel nehmen. Naja, es ist ja nur immer so, Herr Kommissar, machen wir uns da nichts vor. Wir alle haben doch mehr oder minder einen geradezu albernen Respekt vor allem, was sich Behörde nennt. Wenn da womöglich jemand sagt, bitte, wie Sie wollen, die Konsequenzen haben Sie dann selber zu tragen. Ja. Dann gibt's doch genug, denen sozusagen, bildlich ausgedrückt, schon die Hosen schlottern. So traurig das auch ist. Na, das ist wahrhaftig traurig, Herr Geritz. Wer immer ein reines Gewissen hat, braucht nichts zu fürchten. Da sollte er ganz sicher sein. Aber zugegeben, Sie haben nicht Unrecht. Aber lassen wir mal alles philosophieren. Bleiben wir mal jetzt bei diesem Fall hier. Dieser Mann, um den es hier geht, ist schon eine ganze Weile unterwegs. Wir bekommen fast laufend Anzeigen gegen ihn. Ach, und Sie haben ihn trotzdem noch nicht, Herr Kommissar? Nein, wie sollten wir? Wenn die Geschädigten dahinter kommen, dass sie betrogen worden sind, dann ist der Mann längst über alle Berge und macht an anderer Stelle weiter. Bayer, Schnauz, Hötterlein, Meiering. Entschuldigen Sie. Bitte? Ich sehe nur, dass Sie den Still und Portiere studieren. Suchen Sie jemand? Ah ja. Ja, einen Herrn Rüdiger. Rüdiger? Ja. Den gibt's nicht in unserem Haus. Ich glaube doch. Nee. Ich wohne jetzt schon über 10 Jahre hier. In unserem Haus hat es in der Zeit noch keine Rüdigers gegeben. Vielleicht meinen Sie Rinnfeld. Oh, das ist eine ganz alte Dame. Eine Witwe, die längst Rente bezieht. Ihr Mann war mal Ingenieur oder sowas. Sie haben es erkannt, ich meine Rinnfeld. Das war so eine Verwechslung. Ja, Frau Rinnfeld, natürlich. Wo wohnt die denn hier? Im Seitenflügel, 3 Treppen rechts. Sehr herzlichen Dank. Seitenflügel, 3 Treppen rechts. Von der LVA? Ja, Frau Rinnfeld. Kommen Sie bitte rein. Okay. Vielen Dank. Oh, sieht es ja nett aus bei Ihnen. Man merkt doch gleich, dass Ihr Mann Geschmack hatte. Naja, Kunststück. Ein Ingenieur. Mein Mann war Baumeister. Ja, natürlich Baumeister. Ich muss nachher noch zu einem Ingenieur. Ja, bei so viel unangenehmen Besuchen kommt man manchmal ein bisschen durcheinander. Wieso unangenehme Besuche? Naja, jedenfalls nicht gerade die angenehmsten, Frau Rinnfeld. Da ist eine dumme Sache passiert bei Ihrer Rentenberechnung. Sie haben leider dadurch in den letzten 3 Monaten zu viel bekommen. Zu viel? Tja, leider, wie gesagt. Schimpfen Sie bitte nicht auf mich, ich kann nichts dafür. Ich muss jetzt bloß meinen Kopf hinhalten und soll das Geld wieder eintreiben. Ich könnte mir etwas Schöneres vorstellen, werden Sie wohl verstehen. Ja, sicher. Wie viel soll ich denn zurückzahlen? Ach, das ist noch nicht mal so schlimm. Aber immerhin, für alle 3 Monate 19 Mark und 73. 19,73. Na, das geht ja noch. Naja, aber Geld ist schließlich Geld, nicht? Eine Mark haben und nicht haben, das ist schon eine Differenz von 2 Mark, nicht? Sie haben ja Humor. Bitte. Hier sind 20 Mark. Oh, haben Sie es nicht passend? Frau Rinnfeld, ich kann leider nicht herausgeben. Na ja, wegen der 27 Pfennig, die behalten Sie mal. Seien Sie mir nicht böse, Frau Rinnfeld, aber das darf ich nicht annehmen. Sie wissen, der Bestechungsparagraf. Na ja, nun brauchen Sie ja nicht zu übertreiben. Wenn ich es nicht passend habe, sagen Sie Ihrem Generaldirektor oder wie so ein Willy Brandt bei Ihnen heißt, ein paar Groschen können wir immer noch verkraften. Aber die Tausende, die solche Herren brauchen für ihre Reisen, die... Ich hatte richtig den Eindruck, Herr Kommissar, er geniert sich, dass er die 27 Pfennige behalten sollte. Natürlich hatte ich dadurch erst recht gedacht, es wäre alles in Ordnung. Aber dann hat er mir eine Quittung gegeben. Erst hatte ich da gar nicht weiter drauf geguckt. Aber dann, abends war das, wie ich so Ordnung mache. Ich wollte die Quittung einheften. Das habe ich von meinem Mann gelernt, wissen Sie? Der hat immer alles so richtig registriert. Ja, ich verstehe. Naja, und wie ich das so mache und gucke mir die Quittung so an, da sehe ich, hier stimmt doch was nicht. Das ist doch gar keine Quittung. Da gucken Sie mal selber. Tja, ja, ich sehe schon. Also diese Sorte Quittung kennen wir schon von dem Herrn. Das ist eigentlich eine Sparkassenüberweisung. Ja eben, das ist doch eine Frechheit. Der hat mich doch belamgeiert, der Mann. Belamgeiert? Habe ich noch niemals gehört, Frau Rinnfeld. Das soll wohl so viel heißen wie betrogen. Ja, was denn sonst? Ja, ich will Ihnen gleich sagen, Sie sind nicht die Erste, die mit solch einer Anzeige zu uns kommt. Diesen Betrüger haben wir längst auf unserer Liste. Wenn wir ihn fassen wollen, dann wird es wohl kaum ohne Mithilfe der Bevölkerung gehen. Wie hat denn der Mann ausgesehen? Können Sie das ungefähr sagen? Sicher. Der war so, na, ich würde sagen, 26, 28 vielleicht. Hm. Sieht ganz gut aus, ein bisschen schlank im Gesicht, dunkelblondes Haar. Und er hat so einen graumelierten, richtiger gesagt, so eine Art Pepita-Mantel angehabt. Pepita-Mantel? Ja, vielleicht auch Hahnentritt. Aber das ist doch so ein scheußlicher Ausdruck. Finden Sie nicht, Herr Kommissar? Ein Mantel aus Hahnentritt oder Pepita-Stoff, Herr Z., das haben die meisten anderen doch bis jetzt auch gesagt. Sehr richtig, Kollege Hiller. Manche haben in ihrer Anzeige auch gesagt, Mantel aus Pfeffer und Salz. Ich habe aber auch so nicht gezweifelt, dass wir es hier in allen bisherigen Fällen mit demselben Täter zu tun haben. Wie viele Anzeigen sind denn in dieser Sache bis jetzt angefallen? 34, Herr Zetzel, wenn ich nicht irre. Das reicht nun aber allmählich. Ja, aber wir haben sogar außerdem noch 23 Anzeigen von früher vorliegen. Die sind jetzt auch noch nicht geklärt. Ja, davon weiß ich, Herr Hiller. Aber da scheint es sich doch wohl um einen anderen Täter zu handeln, was? Ja, vermutlich ja, Herr Z. Bloß tritt der fast genauso auf. Nur treffen wohl die Personenbeschreibungen nicht ganz zu für den Mann, mit dem wir es jetzt zu tun haben. Ja, das weiß ich alles, Kollege Hiller. Wir wissen aber auch beide, dass es mit den Personenbeschreibungen zuweilen so eine Sache ist. Also ganz präzise können sie ja gar nicht alle sein. Und wenn... ja, bitte... Entschuldigen Sie, Herr Z. Ja, bitte, Frank, was gibt's denn? Ich habe mich da auf die Spur gemacht von unserem Trickbetrüger hier, der angeblich Rentenüberzahlungen zurückzufordern hat. Auf die Spur? Haben Sie eine? Nicht direkt. Ahnt ich's doch. Wie oft, Herr Frank, haben Sie schon ins Schwarze getroffen, ohne überhaupt die Zielscheibe vor sich zu haben? Ich glaube, da tun Sie mir Unrecht, Herr Z. Bei unserer Paralleldienststelle liegen Anzeigen ein zu einem Provisionsbetrüger. Provisionsbetrüger? Ja, genau das. Was soll das hier mit unserem Fall zu tun haben? Die Personenbeschreibungen, die unseren Kollegen von dem Provisionsbetrüger vorliegen, es handelt sich fast ausschließlich um Versicherungsprovisionsschwindeleien, diese Beschreibungen zur Person treffen fast haargenau auf den von uns gesuchten Mann zu. Bei der Dienststelle weiß man auch schon, um wen es sich, also zumindest in diesen Fällen, handelt, nämlich um einen Arthur Alters. Arthur Alters? Ja. Alters ist bei uns schon früher in Erscheinung getreten. Wir haben also auch ein Bild von ihm. Zurzeit ist Alters offenbar ohne festen Wohnsitz. Auf gut Deutsch, wie wir sagen, er treibt sich herum. Genau das, Herr Z. Aber wenn Sie diesen Hinweis nicht zur Notiz nehmen wollen... Was reden Sie so, Kollege Frank? Sie sind von einer Empfindlichkeit, die uns alle nur Nerven kostet. Wenn wir Ärger miteinander haben, dann geht es doch nur immer darum, dass Sie so viel gescheiter als wir alle sein wollen. Selbst bei einer Formulierung bilden Sie sich schon immer ein, Sie verstünden mehr von der deutschen Sprache als wir alle. Ich bitte um Entschuldigung, ich glaube ja nur, ich wüsste es wirklich besser. Ja, das haben wir schon bemerkt. Aber lassen wir doch hier das Persönliche. Obschon letztlich jeder wissen darf, dass es auch bei uns die manchmal kleinlichen Rivalitäten, viel zu großes Wort hier, am Rande gibt. Also wenn Sie meinen, dass der bei den Kollegen anhängige Herr, wie heißt er? Arthur Alters. Ja, wenn der auch für den von uns gesuchten Trickbetrüger in Frage kommen könnte, dann wollen wir die Lichtbilder von ihm vervielfältigen lassen und den in unseren Fällen hier Geschädigten vorlegen. Gerade das wollte ich, Herr Z. Ja, ist schon gut, Herr Frank. Also veranlassen Sie das. Und sagen Sie mir Bescheid, wenn es soweit ist. Ja, ist gut, Herr Z. Was ist bloß mit dem Frank los, Kollege Hiller? Früher war der mal so nett, also jetzt ist er nur noch in einem Fort beleidigt. Also lassen wir das. Es lohnt sich ja nicht, darüber zu grübeln. Wir haben schließlich alle Wichtigeres im Kopf. Einen Moment. Ja, Kommissar Z? Ja, Kollege? Ja. Und ist der Mann noch bei der Frau? Naja, dann sind wir ja sowieso zu spät dran. Schicken Sie uns den Vorgang her. Ja, schon gut. Also von einem örtlichen Kriminalbüro, da ist bei einer älteren Witwe wieder unser Mann in Erscheinung getreten. Angeblich hatte die Frau gleich das Gefühl, der Mann könnte ein Schwindler sein. Sie hat ihn mit einer Ausrede hingehalten, Pech. Wenn die Frau 110 angerufen hätte, das kann man doch immer tun, wenn man nicht ganz sicher ist. Das ist doch kein Problem. Naja, einen falschen Verdacht zu geraten, ist ja nicht gerade das Netteste, Herr Z. Sicher nicht, Kollege Hiller, aber wenn man ehrlich ist, dürfte man auch Verständnis haben, dass jeder alles tut, um mögliche Betrüger zu fassen. Das ist ja schließlich in aller Interesse. Anders macht so ein Gauner immer weiter. Bitte? Entschuldigen Sie vielmals. Ich suche hier ein Rentner-Ehepaar im Haus. Ich habe aber leider den Namen vergessen. Ja, na, was wollen Sie denn da von mir? Ich dachte, Sie sind doch hier der Hauswart. Ja, das stimmt. Na und? Naja, vielleicht wissen Sie, um wen es sich bei den Leuten handeln könnte. Ich komme vom Wohlfahrtsamt. Es dreht sich darum, dass die alten Leutchen eine kleine Extra-Zuwendung bekommen sollen. Ach so. Tja, da haben wir hier drei alte Ehepaare im Haus. Da ist der Miller mit seiner Frau und dann die Schwarzens. Die sind aber schon über 80 Bäder. Schwarz? Ja, ja, die sind's wohl. Ja, na, und dann haben wir aber noch die Pickelichs. Das ist ein besserer älterer Herr. Der hat wohl mal auf Strümpe gemacht. So. Und hatte irgend so eine Erfindung. Er erzählt immer davon. Wovon? Naja, von seinem Dingsbums da. So ein Webstuhl oder sowas. Da sollen die Strümpe bloß halb so viele kosten, aber doppelt so lange halten. Ja, richtig, ja. Wie war der Name? Pickelig. Natürlich. Das hätte mir ja auch selber einfallen können. Na, erst haben Sie gesagt, des Schwarzen. Ja, ja. Sie müssen sich mal vorstellen, was man so alles im Kopf haben muss. Ne? Die Eheleute Pickelig, natürlich. Das war's. Herzlichen Dank. Es dreht sich ganz kurz gesagt, Frau Pickelig, um eine Aufbesserung der Rente für Sie und Ihren Gatten. Rente? Ja. Wir kriegen doch eine Pension. Das heißt mein Mann. Meinte ich doch, Frau Pickelig. Natürlich Pension. Die Industriekammer hat sich dafür eingesetzt, dass Ihrem Mann aufgrund seiner Erfindungen zusätzlich ein sogenannter Ehrensold gezahlt wird. Ein Ehrensold? Tja, na, den bekommt natürlich nicht jeder. Das ist ja wohl klar. Aber Ihr Gatte, meint die Industriekammer, hat so viel beigetragen zur Produktionssteigerung, gerade auf dem Sektor der Stromfabrikation, die letztlich ja doch der wirksamen Versorgung breiter Bevölkerungskreise dient. Kurz gesagt, die Industriekammer hält es einfach für eine Pflicht, ihrem Gatten, unvergessen wie er ist, eine Aufbesserung seiner Bezüge, gerade im hohen Alter, zukommen zu lassen. Das ist ja sehr schön. Das meine ich wohl auch, Frau Pickelig. Tja, nun stehen allerdings unsere Versorgungsgesetze derart großzügigen Extraleistungen in gewissen Punkten entgegen. Wenn dieser Ehrensold Wirklichkeit werden soll, dann müsste Ihr Herr Gemahl 21,50 Mark von seiner Pension zurückzahlen. Was? Ja, sonst würde seine Pension die Voraussetzung für diese Zahlung eines Ehrensold übersteigen, verstehen Sie? Nein, nicht ganz. Macht auch nichts, Frau Pickelig. Die zusätzliche Zahlung übersteigt bei weitem diese notwendige Rückerstattung. Sie brauchen mir nur diese 21,50 Mark zu erstatten, gegen Quittung selbstverständlich. Ja, ja, ich verstehe schon. Ich möchte Sie aber doch lieber bitten, wissen Sie, mein Mann ist gerade einholen gegangen. Er wird wohl in einer halben Stunde zurück sein. Und wenn Sie dann noch mal kommen würden? Dieser Herr war dann auch nach einer halben Stunde noch mal wiedergekommen, aber da war ich noch nicht zurück, verstehen Sie? Natürlich verstehe ich, ja. Und da hat er dann zu meiner Frau gesagt, na schön, wenn Sie meinen, dass Sie es sich leisten können, dann wird der Vorgang eben bei uns auf Eis gelegt. Vielleicht wird dann später irgendwann mal etwas daraus. Sehr gut, ja. Finde ich nicht gerade, Herr Kommissar. Meine Frau hat ihn gebeten, doch zu hinterlassen, mit wem sie gesprochen hat, aber das wollte er erst nicht. Dann hat er es doch auf einen Zettel geschrieben. Hier, das ist der Zettel. Hier, danke schön. Ja, das ist Herr H. Schmolz oder Schnolz, das ist schwer zu entziffern. Ja, finde ich auch. Meine Frau hatte einfach Schulz verstanden. Könnte auch sein. Und die Telefonnummer 33 00 8 74. Ach, da brauchen Sie gar nicht erst anzurufen, Herr Kommissar. Das hatte ich schon versucht. Diese Nummer gibt's gar nicht. Das war alles Schwindel. Sonst wäre ich ja gar nicht erst zu Ihnen gekommen. Ach so. Hat Ihnen Ihre Frau irgendetwas gesagt, wie dieser Mann ausgesehen hat? Ja, allerdings nicht viel. Sie meinte, der wäre so um die 30 rum gewesen. Oh. Und einen Pepitermantel soll er angehabt haben. Wissen Sie, so ein Mantel, so ähnlich wie Pfeffer und Salz, bloß größer gemustert. Ja, ich weiß schon. Tja, wir werden Ihrer Anzeige natürlich nachgehen. Verstehen Sie richtig, Herr Kommissar. Wir haben ja keinen Schaden weiter gehabt. Ich dachte mir nur, es gibt ja schließlich noch mehr Menschen. Und wenn da so ein Kerl auftaucht... Ja, Sie haben schon recht und wir sind Ihnen auch sehr dankbar dafür. Mindestens, Kollege Hiller, ist hier wohl wieder der uns schon beschriebene Mantel aufgetaucht. Hat Herr Funk schon etwas Neues festgestellt? Ich weiß nicht, Herr Z. Mir hat er nichts gesagt. Und vielleicht rufen Sie ihn mir mal. Ja, sofort, Herr Z. Ja, Herr Z. Ja, Herr Franke. Ich wäre sowieso gleich eben zu Ihnen gekommen. Für mich persönlich gibt es keinen Zweifel mehr, dass es sich bei dem von uns gesuchten Mann um denselben handelt, den auch unsere Kollegen von der Nachbardienststelle wegen Provisionsbetrug suchen, nämlich um den 26-jährigen Arthur Alters. Haben Sie Geschädigten Fotos von ihm vorgelegt? Ja, eben das habe ich gemacht. Und über die Hälfte der Geschädigten glaubten sicher zu sein, das ist der Mann, der als angeblicher Beauftragter der LVA bei uns war. Ich habe außerdem inzwischen festgestellt, dass der Arthur Alters inzwischen eine Neubauwohnung bezogen hat, zusammen mit seiner Frau Elfriede. Ja, dann machen Sie sich zusammen mit dem Kollegen Hiller daran. Fahren Sie hin und schauen Sie sich möglichst auch gleich die Wohnung ein bisschen näher an. Ja. Scheint, wir haben kein Glück. Ja, warten wir doch mal ab. Ja, ja, nun mal langsam bitte. Das hört sich ja an, als wenn die Polizei kommt. Genau so ist es auch, Frau Alters. Machen Sie nicht so schlechte Witze. Wieder mal ein Vertreter mehr, hm? Wenn man heutzutage in eine Wohnung zieht, kommen gleich alle möglichen Vertreter angerannt. Was soll es denn sein? Staubsauger? Haben wir schon. Waschmaschine? Brauchen wir nicht. Fernseher? Ist da. Nichts von alledem, Frau Alters. Kriminalpolizei. Ich wäre verrückt. Arthur? Ja? Arthur, komm doch mal her. Was gibt's denn, Friedchen? Hier sind zwei Herren. Sie sahen von der Kripo. Wie kommen wir denn zu der Ehre? Guten Tag. Ja. Guten Tag, Herr Alters. Ja, ich glaube, es ist besser, wenn wir uns nicht hier vor der Tür unterhalten. Ja, vielleicht haben Sie recht. Bitte, man trete näher. Danke. Und zum Gruße, herzlich willkommen. Ein Aperitif vielleicht? Man verdaut besser. Ach, ich glaube, am besten verdaut sie es für uns alle, Herr Alters, wenn wir ohne solchen Aufwand zur Sache kommen. Hier unsere Legitimation. Danke, ja. Ich hätte Ihnen noch so geglaubt. Eine Erfahrung von Ihnen, wie ich meine, also, dass man auch so glaubt. Ja, da sind wir schon beim Thema, Herr Alters. Sie stehen in dem dringenden Verdacht, sich in betrügerischer Absicht als Beauftragter der Landesversicherungsanstalt Berlin ausgegeben zu haben und älteren Rentnerinnen bzw. Rentnern Geldbeträge abgeschwindelt zu haben. Na, das ist ja ein Ding. Aller Achtung. Ist das Ihr Mantel hier, der da am Garderobenhaken hängt, der mit dem Pepita-Muster? Ja. Allerdings, warum? Oh, ich wollte es so gern wissen. Ja, Herr Alters, ich glaube, das Einfachste wäre, wenn Sie damit einverstanden sind, dass wir uns mal Ihre Wohnung ein bisschen näher ansehen. Ach, das dürfte wohl nicht nötig sein. Suchen Sie was Bestimmtes? Ja, natürlich suchen wir etwas Bestimmtes. Wollen Sie uns nicht einfach gestatten, Ihre Wohnung ein bisschen näher zu betrachten? Sie drücken das so dezent aus, Herr Kriminalbeamter. Sie könnten ja gleich sagen, wir wollen die Wohnung durchsuchen. Ich glaube bloß, das ist nicht nötig, wie? Herr Alters, Sie sind Vertreter. Sehr richtig. Sie sind Versicherungsvertreter. Ja, ja. War ich jedenfalls bis vor 3 Wochen. Dann haben Sie doch sicher einen Quittungsblock, mit dem Sie empfangene Zahlungen bescheinigen, oder? Ja, doch. Sowas hatte ich. Ja, können Sie uns solche Quittungsformulare mal zeigen? Tja. Wenn ich so schnell mal gerade sowas finde. Nun, wenn es darauf ankommt, wir wollen Ihnen ja gerade gern suchen helfen. Ach nein, das wird nicht nötig sein. Hier zum Beispiel. Das ist ja was anderes. Nee, lassen Sie mal. Dann zeigen Sie nur her. Nein. Das ist doch eine Sparkassenüberweisung. Ja, eben. Und gerade sowas interessiert uns. Und dann haben Sie doch noch einen Ausweis, nicht? Ausweis? Ja. Also Sie meinen Personalausweis? Ach, nicht doch. Warum das, Herr Alters? Sie haben doch irgendeinen roten Ausweis mit Ihrem Lichtbild. Meinen Sie den hier vielleicht, der Kriminalbeamte? Sondern du bist ja wohl. Was mischst du dich denn hier ein, Friedchen? Ja, Frau Alters. Das dürfte wohl der Ausweis sein, den wir suchen. Rot mit Lichtbild. Der oben bezeichnete Inhaber dieses Ausweises ist verpflichtet, in Versicherungsangelegenheiten zum Vorteil etwaiger Versicherungsnehmer obiger Generalagentur. Wunderbar, Herr Alters. Halt nicht doch! Aber mach doch keinen Unsinn, bleib hier! Ich darf schon halten. Ach, hier! Arthur! Mach doch keinen Unsinn! Halt! Haltet ihn! Bleiben Sie stehen! Stehen bleiben! Halt! Großartig, Schmieder. Fahren Sie. Der Mann rennt da in ein Haus. Fahren Sie auf den Bürgersteig. Halten Sie unmittelbar vor der Haustür. Danke, wunderbar. Ohne unseren großartigen Fahrer, Herr Z., hätten wir den Mann vielleicht nicht mehr erwischt. Der Schmieder hat sofort den Wagen gestartet, als er gehört hat, dass ich schreiend den Arthur Alters verfolgt habe. Ich habe ihn dann im Hausflur erwischt. Da war er dann noch ganz vernünftig. Und diesen Einsatz hätte unser Polizeifahrer gar nicht nötig gehabt. Dazu wäre er ja nicht verpflichtet gewesen. Eben. Ja, und dass Sie diesen Fluchtversuch unternommen haben, Herr Arthur Alters, das sichert Ihnen nun die Untersuchungshaft. Wir haben es heute nicht mehr in allen Fällen so leicht, einen Haftbefehl zu erreichen. Aber wenn es einer natürlich so treibt... Ich weiß. Das war blöd, Herr Kommissar. Und das werde ich mir auch merken. Ja? Na, dann sagen Sie es getrost weiter. Noch besser ist natürlich, man bringt sich gar nicht erst in solche Situationen, in der man meint, jetzt hilft nur noch davonrennen. Es geschah in Berlin. Das war ein weiterer Fall aus unserer Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Sämtliche vorkommenden Namen waren frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Das Manuskript schrieb Werner Brink. Ton Siegbert Bienert, Aufnahmeleitung Klaus Briedemuth und Regie Werner Völkel. Die Sprecher in dieser Produktion des RIAS von 1966 waren Kurt Weizmann als Kommissar Z sowie Hermann Wagner, Hermann Ebeling, Wolfgang Neusch, Gerd Dufner, Lilli Schönborn und andere. Tatsächlich blieb die Ausstrahlung dieser Episode von Es geschah in Berlin nicht ohne Folgen, wie der Berliner Landeskriminaldirektor Otto Böttcher 1972 in seinem Nachruf auf den Autor Werner Brink hervorhob. Seine Sendereihe war nicht nur unterhaltend, sie führte auch zu Erfolgen, und zwar immer dann, wenn er zum Teil kurzfristig sein Drehbuch auf eine konkrete Fahndung umstellte. So konnte zum Beispiel 1967 ein schon längere Zeit gesuchter Betrüger gefasst werden, der unter der Bezeichnung Rentnerschreck in mehr als 60 Fällen alte Menschen betrogen und bestohlen hatte. Wahrscheinlich fühlten sich viele Berliner, wie Frau Gieritz, ermutigt, ihre Scham zu überwinden und den Betrug anzuzeigen. Außerdem waren sie wachsamer geworden gegenüber vermeintlichen Autoritätspersonen, die Geld von ihnen kassieren wollten.